JBG Mutterficker, das ewige Wahrzeichen, keine Dolmetscher, doch aus Punchlines werden Schlagzeilen. Wenn wir mal ins Gras beißen, liest man auf unseren Grabsteinen, hier liegen zwei Staatsfeinde mit legendärer Armbreite. Nie wieder roter Teppich oder Gästeliste für die letzten Echo-Gewinner der Rap-Geschichte. Wenn ich die Zeitung aufschlag, lese ich einen Skandal, bei dem jeder über mich redet, doch keiner mich fragt. Große Massenhysterie wie im Kalten Krieg, sie geben Echos zurück wie ein Waldgebiet. Früher hatten wir nur YouTube-Hype, heute sind wir in jeder Kuhdorf-Zeitung bis zur New York Times. Ah, sie wollten unsere Karrieren beenden, doch wir stehen und kämpfen, bis wir gehen als Legende. Ich hab jetzt ne goldene Single und ich endlich Platin. Hier gibt es nichts mehr zu holen, Zeit für die MMA League. Ich komm mit Summer Jam und mit 18 Karat, ich bin mit King Khalil und mit Jigsaw am Start. Jeder kann mal 50.000 für ne Uhr hinlegen, doch wer kann 50.000 Leute zur Natur bewegen? Läuft bei dir, Bruder. Läuft bei dir, Bruder. Bist du satt? Niemals, guck, was aus Deutschland wird, Bruder. Nur Boykotte und Zensur und keiner, der hinter uns steht. Es wird Zeit. Für was? Dass Rap die Stimme erhebt. Zieh die Sturmmaske ab und die Goldmaske auf. Vor JBG dachten Rapper, sie haben voll krass verkauft. Jeder gibt auf einmal sein Echo zurück. Wer uns disst, kriegt ein ziemlich lautes Echo zurück. Von der Straße für die Straße, ich bin Großabgeber. Abgang nach der 8. Leute tick ich Koks an Lehrer. Die Bewaffneten, die auf deine Party zu sechs kam. Oh nein, so nass, Farid Platin war gestern. Ich seh die Welt durch ein Whiskyglas in einer Striptease-Bar. Irgendwo zwischen Bukarest und Pristina. G-Shit, kein Schlager, Krieg und Palava. JBG 3, Remix, ein Vater. Ich könnte auch in der Favela in Brasilien enden und fick ohne Kondom, weil ich Familienmensch bin. Ich bin recht offen für jede Art von Wegkocken. Summer aka Jamie Oliver beim Crack. Zeugen erkennen mich auf dem Überwachungsvideo im Netz. Ich bin aus dem Knast wie Sirius Black. Renn, dein Mutterficker, ihr wart feiern. Ich bin straight aus dem Zellentrank und fick deine Mutter, du Hurensohn, wenn du Welle machst. Sicherlich dein Ende, Mann, weil ich auf die Gesetze kack. Durch meine Machete wurde zum Glück mein Talent erkannt. Brrr, schießt auf das Game, lutsch meinen fetten Schwanz. Willkommen in deine Gegend und fang dich mit der Menge ab. Sommer oder Winterzeit, ich hab die Schafe immer griffbereit. Klick, klick, die Schafe zahlt für Sicherheit. Lass dein Image hype, küss den Beton. Fick wen du willst, aber nicht mit dem Don. Dein Gesicht wird zerbombt, du wirst zum Pflegefall. Ah, komm, wenn du mich suchst, ich chill Segenstag. Kreuzberg 3-6 jeden Tag. Will der Teufel meine Seele, doch ich lehne ab. Banger Musik heißt nie wieder mehr in der Bahn sitzen. Jeder zweite 100 hat meine Finger abdrücken. Mit dem linken Andrücken auf AfD-Wähler. Hau den Nazi und den Mann vom Carmen zum Pflegefall. Wir haben ein Movement geprägt, Deutschraps Zukunft geprägt. Beim Handelscheibenweitwurf unser Tourbus zerlegt. Yeah. Und egal ob der Staat mein Feind ist oder ob es Carmen Geist ist, JBG bedeutet auch in harten Zeiten gerade bleiben. Setz die Krone ab und die Sturmmaske hoch. Leg das Zepter zur Seite und die Kugel im Lauf. Tausch den Platz im Tor.